Weißt du, warum Gott gut ist? Warum ist Gott eigentlich gut? Weißt du, warum Gott gut ist? Gott ist gut, weil er ein gutes Herz hat. Weißt du, und das Herz Gottes ist das Herz des Vaters. Und das Herz des Vaters zu erforschen, um näher zu kommen an das Herz des Vaters, das ist unser Begehren. Es zieht uns immer näher an das Herz des Vaters. Weißt, wir müssen dahin. Wir müssen dahin. Und ja, ich habe das so gesehen, gerade vorher im Lobpreis, dass die Quelle alles, allen Lebens im Herz des Vaters ist. Also alles Leben, sämtliches Leben kommt aus dem Herzen des Vaters. Weißt du, und wenn du das so siehst, es ist gerade irgendwie schwer für mich zu beschreiben, aber das ist so eine wunderbare Sache, wenn du dann erkennst, Jesus ist gekommen, damit wir Leben haben. Also damit ich Leben habe, weißt du, deswegen ist Jesus gekommen, damit ich Leben habe. Und wenn ich das begreife, dass dieses Leben aus dem Vaterherz kommt, dann kann ich sehen, wie das eins ist. Eins, das Herz des Vaters mit meinem Herz. Weißt du, das ist... Das ist so mega. Weißt du, wir leben zwar schon immer auf der Welt, aber das war ja gar kein Leben. Das war ja Leben, das zum Tod führt. Das war ja Leben, das zum Tod verurteilt war. Zum Scheitern sind wir geboren. Aber weil der Vater so gut ist, so gutes Herz hat, hat er diesen Plan gemacht. Und ich selber, weil ich selber komme, hat sein Leben gegeben und hat uns neu gemacht. Weißt du, jetzt sind wir neu geboren aus dem Herz des Vaters. Neu geboren. Weißt du, neu. Und er, so wie es am Anfang war, wo er gesagt hat, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild. Weißt du, jetzt sind wir nach seinem Bild, nach seinem Herz, so wie er es ursprünglich vorgesehen hat, so sind wir neu geboren. Weißt du, und bei dieser Wiedergeburt, wie die Bibel sagt, haben wir ein neues Herz gekriegt. Da hat er das steinerne, verdrehte, verkorkste Herz, das zum Tod verurteilt war, hat er rausgenommen und hat uns ein fleischernes Herz gegeben. Weißt du, ein weiches Herz, so wie er ein Herz hat, voller Güte, voller Gnade, voller Erbarmen, voller Liebe. Weißt du, und das ist so wichtig jetzt in der Zeit, weil da müssen wir das so erkennen, dass wir das Herz haben, das Herz, weißt du, das Herz des Vaters, weil die Menschen erweckt werden sollen, mir dies, was er in uns erweckt hat, zum Leben bringen, weißt, leben lassen, aus uns raus leben lassen, aus dem Herzen raus, wo wir geschenkt kriegt hin, wo wir kriegt hin, weißt, wo wir einfach geschenkt kriegt hin. Wir können gar nichts dafür. Und das ist so ein Gnadengeschenk für uns selber, weil wir jetzt ins ewige Leben gegangen und nicht mehr zum Tod gegangen müssen. Weißt, der Tod ist überwunden, er ist überwunden. Und jetzt können wir das weitergeben. Und es ist so wichtig, und weißt, und dann sagt er, habe es vorher so genau gesehen. Das, was ich dir gegeben habe, ist so kostbar. Das ist ein Stück von mir selber. Es ist genau gleich, wie ich bin. Und jetzt, ich bin heilig, sagt er. Und ich will, dass ihr heilig seid. Ihr sollt heilig sein. Ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Weißt du, und das ist eigentlich immer für mich ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Aber jetzt ist es möglich, weißt du warum? Weil er hat es gemacht. Er hat es gemacht. Er hat das heilige Herz, das heilige Leben in mich nein, in dich nein, in uns nein. Weißt du, genau das, was er will. Und dann steht in seinem Wort, lasst euer Denken verändern, weißt, verändern. Und es ist das Denken des Herzens, was wir verändern lassen müssen. Das Denken des Herzens. Durch was? Damit wir erkennen können, was der Wille Gottes ist. Der Wille Gottes, das Gute, das Vollkommene, das Herrliche, das, was zum Leben führt, das, was Leben bringt, das, was einfach gut ist. Gut aus dem Herz des Vaters. Weißt du und ich, privilegiert, neugeboren, von Gott gemacht, handgefertigt, weißt, aus Liebe geboren, das kannst, da kannst du nicht genug drüber kauen, da kannst du nicht genug dran schlotzen, das ist so, ja, das ist eigentlich gar nicht zum Lachen, das ist voll zum Lachen, aber eigentlich ist es gar nicht zum Lachen, das ist nur zum Staunen, da kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus. Und wenn du wirklich einfach das dir auf der Zunge zergehle, schmeckert und sehert, wie freundlich der Herr ist, wie gut der Herr ist. Weißt du, dann kommt dir das immer, Mann, das bin doch ich, das bin doch ich, ich bin doch genauso. Und er will das, das ist sein Wille. Weißt du, und das heißt, jage der Heiligung nach, weißt du. Und das ist genau das, das macht dich heilig, wenn du das Heilige in dir siehst, das ehrst, indem du dem Ehre gibst, was er aus dir gemacht hat, indem du dem Ehre gibst, wo du drauf guckst und es hervorkommen lässt. So wirst du immer mehr erweckt und so bist du die Erweckung und so gehst du durch die Welt und erweckst die Welt. Du erweckst deine Familie, du erweckst deine Nachbarschaft, du erweckst deinen Ort, du erweckst da, wo du bist, da, wo du stehst und gehst. Und das ist der Wille des Vaters, das ist der Wille der Liebe, das ist sein Wille. Und dann zu erkennen, müssen wir unser Denken verändern. Weißt, nicht mehr nach dem alten Herzen denken, weil das ist einfach verkorkst. Das ist verkorkst. Da haben so viel dran rumgeschustert. Bis es wirklich nicht mehr gewusst hat, was eigentlich ist. Und Gott hat alles neu gemacht, weißt? Er hat gesagt, ich mache alles neu. Und es hat schon begonnen bei dir, bei der Wiedergeburt. Da hat er bei dir alles neu gemacht. Und jetzt ist höchste Zeit, das hervorkommen zu lassen. Dieses Leben zu leben, das ewige Leben zu leben, das heilige Leben zu leben. Weißt, nichts anderes mehr will er, wie das Gute, das Vollkommene, das Wahre, das Wahrhaftige, das Ewige, das bleibt. Das Leben, weißt, der Weg weit darüber hinaus, der Weg der Liebe, weißt, es ist einfach die Liebe, weil die ist vollkommen, die hat immer einen Ausweg, die hat immer einen Rat, die hat immer die Lösung, das ist immer das Beste, das ist die stärkste Kraft im Universum, die Liebe, aber die Liebe. Und es fängt da damit an, dass du weißt, aber Gott liebt mich, aber Gott liebt mich. Und wenn du das weißt, dass du das weißt, dass du das weißt, weißt auch, wenn es nicht ganz so nah ist, wenn es nicht ganz so gerade da ist, musst du es wissen, aber Gott liebt mich. Weil er ist immer größer und er ist immer mächtiger und er ist immer stärker und seine Liebe hört niemals auf. Amen. Oh, so gut. So gut. gut, so gut. Die Wahrheit Gottes ist einfach so gut. Und mir ging immer so ein Schlager im Kopf rum. Nur die Liebe lässt uns leben. Tage voller Sonnenschein. Weißt du, das ist ein weltlicher Schlager, aber es stimmt. Nur die Liebe lässt uns leben. Die Liebe hat uns Leben gegeben, wahres Leben, echtes Leben. Die Liebe, weißt du, Gott ist Liebe und er hat uns sein Leben gegeben, sein echtes Leben, sein wahres Leben. Und in seiner Gegenwart erleben wir Tage voller Sonnenschein. Weißt du, Tage des Glücks mit ihm, da wo er ist. Und wenn du Ja zu ihm gesagt hast, ist er in dir, ist immer hell, ist immer Licht, scheint immer die Sonne, gibt's immer Hoffnung. Und ich bin so froh, dass wir erweckt sind und dass bald Erweckung kommt. Weil weißt du, das Gegenteil ist nämlich ein Einwegglas. Einweg mit CK, Einwegglas. Einweg mit CK. Weißt du, ein Einwegglas, da tut man so Früchte oder Gemüse rein und dann wird es haltbar gemacht und dann kommt der Deckel drauf und es wird ganz fest verschraubt, dass das Gemüse und das Obst haltbar bleibt. Aber weißt du, wir sind nicht in einem Einwegglas, sondern wir sind erweckt, ja? Wir sind erweckt. Wir sind nicht Obst oder Gemüse in einem Glas, ja, dass uns unser Herr anschauen kann und sagen kann, ach, schönes Gemüse, der Wolfgang, doch, wirklich. Oder der Roland, so ein schönes Obst. Sondern dein Herr hat dich lebendig gemacht. Er hat dich auferweckt aus den Toten, damit du Leben haben kannst, damit du leben kannst und seinen Auftrag hier auf dieser Erde erfüllen kannst. Und er hat dich zum Liebenden gemacht. Weißt du, das ist der Knackpunkt. Das unterscheidet uns. Das unterscheidet uns von allen anderen, dass wir lieben können. Nicht mit unserer eigenen menschlichen Liebe, sondern mit der Liebe Gottes. Seine Liebe ist ausgegossen in dein Herz. Und es ist so wichtig in dieser Zeit, dass wir die Liebe in unserem Herz, ich komme jetzt wieder aufs Einwegglas, dass wir die Liebe nicht in unserem Herzen wie in einem Einwegglas fest verschlossen haben, zugeschraubt haben und nicht rauslassen, sondern jetzt ist die Zeit, wo wir die Liebe rauslassen, wo wir die Liebe strömen lassen, wo wir das weitergeben, was unser Herr uns geschenkt hat. Weißt du, seine Liebe ist Gnade. Aus Gnade haben wir Liebe bekommen, wurde die Liebe in unser Herz ausgegossen. Und wir sollten das, was wir bekommen haben von unserem Herrn, weitergeben. Weiter verschenken, so wie uns Gott seine Liebe geschenkt hat. So verschenken wir seine Liebe weiter. Weißt du, wir sind mutig. Wir können lieben. Wir dürfen lieben. Wir sollen lieben, weil die Liebe ist die stärkste Kraft. Weißt du, die Liebe sprengt alles, alles, alles. Sie erscheint vielleicht im Äußeren manchmal schwach. Weißt du, Gebet, dein Gebet ist Liebe. Wenn wir beten, lieben wir die Menschen, lieben wir ja, jeden einzelnen Menschen in der Welt, für den wir beten, das ist Liebe. Und manchmal siehst du nicht gleich ein Gebet. Manchmal denkst du, es macht nichts aus, wenn ich bete, es macht keinen Unterschied. Aber weißt du, dein Gebet mit deinem Liebesherzen macht allen Unterschied, weil der Liebe muss alles weichen. Die Liebe zerbricht das Joch des Feindes. Oh yes, danke Herr. Oh, danke Herr, Die Liebe ist ein Jochzerbrecher. Die Liebe bringt Freiheit. Weißt du, die Liebe hat dir Freiheit gebracht. Sie hat dafür gesorgt, dass du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dass du errettet worden bist, dass du wach bist, dass du erweckt bist. Und genau so sollten wir durch unsere Liebe den anderen Menschen die Chance geben, aus ihrem geschlossenen Einwegglas herauszukommen. Ja, in die Freiheit. Weißt du, das Leben ohne Gott ist kein Leben. Wem sage ich das? Jeder von uns hat dieses Leben vor Jesus kennengelernt. Und es war wirklich ein Leben im Einwegglas. Ja, wo wir uns immer tiefer in dieses Einwegglas eingeschlossen haben, um uns zu schützen vor Verletzungen, um uns zu schützen, dass uns nichts mehr passiert, wo wir Mauern um dieses Einwegglas gebaut haben. Aber weißt du, unser Herr liebt uns so sehr. Er liebt jeden einzelnen Menschen so sehr. Jetzt ist die Zeit der Liebesrevolution. Liebesrevolution. Wir lassen die Liebe fließen. Wir lassen die Liebe strömen. Wir lieben die Menschen ins Reich Gottes herein. Wir behalten nicht mehr die Liebe in uns. Weißt du, wenn du liebst, das macht dich glücklich. Es ist so schön, Menschen lieben zu können, ohne Schutzmauer. Weißt du, einfach auf Menschen zuzugehen, ihnen gute Worte zu geben, ihnen die Hände aufzulegen, sie durch eine Umarmung zu lieben, die Liebe fließen zu lassen. Das ist Freiheit. Freiheit. Freiheit. Und wenn du kommst in den Raum oder zu Menschen, die einfach Jesus noch nicht kennen, wo es kalt ist im Herzen, wo es öd ist im Herzen, dann kommst du mit deiner Liebe, die heiß ist, die brennend ist, die glühend ist. Und die Liebe trifft die Kälte, die Liebe trifft auf das Eis. Und was passiert, wenn Hitze auf Kälte, auf Eis trifft? Sie muss schmelzen, sie muss schmelzen, sie muss schmelzen. Weißt du, es gibt nichts anderes. Ich möchte dich ermutigen, in welcher Situation du gerade auch steckst, für wen du auch betest, egal wie es aussieht, bleib dran, harre aus, gib nicht auf, gib nicht auf. Vertrau der Liebe, glaub der Liebe, bete für Erweckung, bete, dass Gott sich souverän ausgießt, dass wir noch mehr seine manifeste Gegenwart erleben, dass seine manifeste Gegenwart sich ausbreitet in ganz Filterstadt, in ganz Deutschland, in ganz Österreich, in der ganzen Welt, dass Menschen gezogen werden von seiner Liebe. Weißt du, Liebe, Liebe ist das Wort. Liebe, Liebe, Liebe, Liebe erweckt die Menschen. Liebe erweckt die Menschen. Kälte macht sie tot, aber Liebe erweckt die Menschen. Drum lasst uns weiter beten. Lasst uns weiter stehen für diese Welt, für die Menschen. Lasst uns nicht locker lassen. Lasst uns nicht ermatten. Lasst uns nicht ermüden. Lasst uns laufen. Lasst uns lieben. Lasst uns beten. Lasst uns lieben und lasst uns beten und lasst uns die Welt verändern. Amen. Amen. Mal den Ständer zur Seite. So. Bisschen mehr Platz hier. Die Liebe ist wirklich der Königsweg. Es ist so, weil du hast jetzt gerade schon gehört, die Liebe ist die stärkste Kraft, die es gibt. Es ist, ich sag mal, es ist einfach, wirklich Mauern hochzuziehen, ja, aber die Liebe ist wirklich der Königsweg. Ja, es ist einfach, durch irgendwelche Verletzungen, irgendwelche Mauern hochzuziehen und zu sagen, ja, keine Ahnung, mich hat irgendjemand verletzt, mit dem rede ich nicht mehr. Oder dich einfach innerlich zurückzuziehen, ja, dich abzuschotten oder was auch immer. Ja. Es ist sogar vielleicht vermeintlich einfacher, irgendwie wirklich Hass oder Gewalt im Ganzen tun wie Liebe. Aber Liebe ist die stärkste Kraft. Und Liebe überwindet alles. Ja, die Liebe überwindet. Ja, Liebe überwindet Gewalt, Liebe überwindet Hass, Liebe überwindet alles. Ja, und Gott hat uns diese Liebe geschenkt. Das heißt, diese Liebe ist ausgegossen in unser Herz. Deswegen ist für uns überhaupt nicht schwer zu lieben. Für uns ist einfach zu lieben, wenn wir auf Jesus in uns schauen, wenn wir auf das Leben in uns schauen, wenn wir uns auf das fokussieren, wenn wir uns das ausrichten, dann ist es total einfach zu lieben, weil dann ist diese Liebe, diese Quelle in uns, die einfach aus uns rausströmt, die möchte Ausdruck gewinnen, ja, die möchte aus uns raus, die möchte, dass wir unsere Nächsten um uns herum lieben, ja, die möchte, dass wir den Menschen um uns herum wirklich ermutigen, aufbauende Worte weitergeben, die möchte, dass wir vielleicht mal jemanden in den Arm nehmen. Ja? Das sind alles irgendwie so vielleicht natürliche Handlungen oder natürliche Dinge, aber es fließt die Liebe aus uns raus zu den Menschen. Sei dir dessen bewusst. Sei dir dessen bewusst, wenn du jemanden umarmst, weißt du, da geht was ganz anderes von dir aus, als sonst halt irgendwer, wenn sich irgendwer umarmt. Oder wenn du Worte des Lebens, Worte der Liebe sprichst, dann hat es Power. Dann hat es Kraft. Ja, das ist gewaltig. Ja, es gibt so viele Beispiele auch in der durch Männer, Frauen, Gottes, weißt du, wo du sehen kannst, was Liebe für Auswirkungen hat. Ich wurde letztens daran erinnert, die Corrie ten Boom, die wirklich den Zweiten Weltkrieg und auch KZ und wirklich heftige Dinge durchgemacht hat, aber die Liebe in ihr, durch die Liebe in ihr war es ihr möglich zu vergeben. Durch die Liebe in ihr war es möglich, wirklich diesem Wärter, dem sie da begegnet ist, dem zu vergeben. Weißt du, das ist gewaltig. Ich meine, das kann man sich, ich weiß nicht, ob wir uns das überhaupt vorstellen können. Ja? Wie das möglich ist. Persönliches Vorbild für mich ist auch meine Urgroßmutter. Die hat auch im Zweiten Weltkrieg mitgemacht, ist geflohen, ja, hat die Eltern verloren, hat zwei Männer verloren, er ist wirklich durch das alles durchgegangen. Und die war bis zu ihrem Lebensende, ist 97 geworden, relativ alt. Ich habe sie bis zu meinem 17. Lebensjahr gekannt. Ne? Und weißt du, sie hat immer so eine Freude und so eine Liebe ausgestrahlt, weil sie war gläubig, ja. Und weißt du, eine Person, die wirklich durch so viel durchgegangen ist in ihrem Leben, ja, und am Ende oder wann auch immer wirklich so voller Liebe ist, ja, weißt du, das hat Auswirkungen. Das hat wirklich Kraft. Das hat wirklich Kraft, weißt du, da kann alle Mauern, die irgendwo hochgezogen werden, ja, weißt du, die können dem nicht standhalten. Die können dem nicht standhalten. Weißt du, wenn Liebe kommt, ja, wenn Liebe kommt, dann hat die Liebe immer den Sieg. Ja, lasst uns wirklich auf die Liebe schauen, lasst uns da drauf schauen, lasst uns nicht schauen, weißt du, und wenn dir Dinge begegnen, wenn dir irgendwas entgegenkommt, wenn Leute dir begegnen, dir was ich, schlechte Dinge über dich reden oder dir ins Gesicht, was weiß ich, was sagen, keine Ahnung, weißt du, für mich ist es immer so, ich denke mir immer bei Jesus, wie es über Jesus gestanden ist, weißt du, Jesus überhörte sehr oft. Ja, er überhörte einfach ganz oft Dinge. Das heißt, egal, was uns entgegenschlägt, wir wissen, wer wir sind. Wir wissen, dass wir die Liebe haben. Und wir wissen, dass die Liebe stärker ist als alles, was uns entgegenkommt. Ja, der in uns ist, hat die Welt überwunden. Ja, und durch ihn sind wir Weltüberwinder. Durch ihn sind wir hier auf dieser Welt, hier auf dieser Erde und haben den Sieg. Wir können in diesem Sieg leben, den er uns gegeben hat. Wir können das benutzen. Wir können das benutzen. Wir können uns draufstellen und können sagen, Herr, wir wissen, du hast den Preis bezahlt. Du hast den Sieg erkauft, errungen und wir stellen uns drauf. Ja, und wir stellen uns drauf in diesem Bewusstsein, dass alles, was uns entgegenkommt, nicht standhalten kann. Alles, was der Teufel uns schickt, Krankheit, Mangel, irgendwas, weißt du, nichts hält dieser Liebe stand in uns. Ja, wenn wir diesen Dingen in Liebe begegnen, das ist wichtig. Weil, wie gesagt, du hast immer die Entscheidung, wie du drauf reagierst. Ja. Du kannst eben zurückgehen, du kannst mit Frust reagieren, du kannst mit Ärger reagieren, aber lasst uns in dieser Liebe bleiben. Lasst uns allem, was uns begegnet, mit Liebe entgegentreten. Und dann sind wir diejenigen, die wirklich in Liebe durchgehen, die wirklich auch sehen, was sich durch diese Liebe verändert, was sich durch diese Liebe verwandelt. Ja, Menschen, die wirklich befreit werden, Menschen, die geheilt werden, wenn wir ihnen in Liebe begegnen und dieses Leben weitergeben. Ja, das ist unser Weg. Das ist dieser Königsweg, auf dem wir gehen. Ja, in Liebe, durch Liebe, nicht aus eigener Kraft, sondern die Liebe, die in uns wirklich Fleisch geworden ist, ja. Ich meine, Jesus wurde Fleisch auf dieser Erde, Jesus lebt in uns, also sind wir hier jetzt, ja. Und Jesus lebt in uns und er wirkt durch uns, er möchte den Menschen durch uns durch begegnen. Amen. Amen. Ja, Jesus möchte dir begegnen. Ja, weißt du, wir sind voll abhängig von Jesus, sind abhängig von Gottes. Müssen wir immer wieder wissen. Wir müssen wissen, dass wir ohne ihn nichts sind. Ohne ihn können wir nichts, sind wir nichts, haben wir nichts. Weißt du, alles, was wir haben, ist von ihm. Ja, das ist echt wichtig, dass du das weißt. Ich finde, auf der, man sieht es gerade irgendwie so ein bisschen in der Weltpolitik, sieht man irgendwie, da ist ja so irgendwie so die größte Macht der Welt, zieht so den, die sie immer unterstützt haben. Zumindest droht sie damit, sie nicht mehr zu unterstützen. Und ich will gar nicht drauf eingehen, was das jetzt alles heißt. Ich will nur sagen, guck mal, das ist so ein bisschen, du siehst dann, wie Leute irgendwie komplett unsicher sind, nichts mehr wissen, wie es weitergeht und so. Und weißt du, so ist es mit uns auch, wenn Gott sagen würde, hey, okay, ich stehe jetzt nicht mehr hinter euch. Wird er nicht tun, aber weißt du, genau so wäre es. Weißt du, wir hätten nichts mehr. Weißt du, vielleicht denkst du noch ein paar Sachen, wo du denkst, hey, das kann ich aus meiner Kraft. Ich kann gut reden, ich kann gut das, ich bin gut in meinem Job. Aber weißt du, wenn Gott irgendwie sagen würde, nee, nicht mehr, mach dir nicht keine Angst. Aber wenn, dann wäre alles vorbei für dich. Weißt du, da wäre nichts. Weißt du, auch das, was du gut kannst, das kommt von ihm. Alles kommt von ihm. Und ich glaube, es ist so wichtig zu wissen, dass es von ihm kommt. Es ist wichtig zu wissen, wo deine Quelle herkommt, weil sonst stehst du irgendwie dumm da in irgendeinem Moment, wenn du dich zu sehr auf Dinge verlässt, die halt nicht von ihm sind, die nicht er sind. Und ich glaube, Gott will, dass wir wissen, dass wir ihn brauchen, dass wir wirklich ja in seiner Hand sind. Weil, nicht so in einer drohenden Art, aber schon auch so ein bisschen so ein Wissen, hey, ich hänge von ihm ab, ich brauche ihn, ich brauche Gott. Ja, und ja, das ist auch, ich glaube so, Jonathan Edwards hat es ja gepredigt, diese Predigt, Sünder in der Hand eines mächtigen Gottes, ist so eine der einflussreichsten Predigten, klingt jetzt erstmal vom Titel ziemlich heftig und ich glaube, also, hab's mir mal angehört, gibt Leute, die haben das so ein bisschen vertont, also das Skript nochmal vertont, aber hat mich mal interessiert und das ist auch schon krass, was er sagt, aber wenn du es halt richtig nimmst, dann kriegst du das nicht in so eine verdammte Schiene, sondern in so eine, weißt du, wie ernst es ist, wie sehr du von Gott abhängst, wie du eigentlich ohne ihn nichts hast, nichts kannst und wirklich ihn brauchst. Das kommt da dann auch wirklich durch so finde ich, die Gnade von Gott, dass er sagt, hey, ich will ja, dass du zu mir kommst, weißt du, komm doch zu mir, ich habe ja alles für dich, aber du musst es halt machen, du musst halt wirklich das auch wissen, dass du ihn brauchst. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir wissen, wir brauchen ihn, weil wenn du gehst weiter in deinem Leben, also manches kriegt man vielleicht oder denkt man kriegt es noch selber hin, weil ein bisschen die Gnade Gottes sogar geht, wenn man nicht so, wo man sich nicht ganz bewusst ist, weil so vieles, was Gnade Gottes ist, merkst du ja gar nicht, denkst einfach, ja, das ist so ist halt die Welt, so ist halt das Leben. Weißt du, ich meine, so Sachen wie, dass du in einem freien Land leben kannst, das ist alles eigentlich Gnade Gottes, weißt du, wir nehmen das für selbstverständlich, natürlich muss ich, wenn ich nachts rausgehe, keine Angst haben, dass ich hier ausgeraubt wird oder sonst was. Aber das sind alles so Selbstverständlichkeiten, wo eigentlich Gnade Gottes ist, wo eigentlich alles von Gott kommt. Und wenn wir das wissen, dann können wir uns auch darauf stellen. Und dann kannst du auch mutig gehen. Das ist ja der Umkehrschluss. Wenn du es nicht weißt, ja, dann bist du, wenn du, ja, bist du eigentlich verloren oder bist du eigentlich, ja, hast du eigentlich nichts, aber wenn du es weißt, dann kannst du auch mutig gehen, dann kannst du Entscheidungen treffen, wo du sagst, oh, ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Oder wenn du sagst, okay, ich weiß nicht, ob ich das kann, meinen Kollegen von Jesus zu erzählen. Oder ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Was du auch hast, was du für Pläne hast, was so ansteht, welche Sorgen dich bewegen. Wenn du weißt, hey, ich habe diesen Gott, diesen mächtigen Gott, der hinter mir steht, dann kannst du die Dinge mutig angehen. Dann kannst du da sagen, ja, das mache ich, das packe ich, das kriege ich. Nicht, weil ich jetzt so toll bin, nicht, weil ich das alles kann, aber weil Gott hinter mir steht. Stell mal vor, Gott steht hinter dir. Da ist da nichts zu groß. Da kannst du auch so gehen. Weißt du, kannst du auch in dem Selbstbewusstsein gehen, dass du sagst, nee, das wird mir nichts schaden. Weißt du, das sind ja die ganzen Verheißungen, die wir sagen. Ja, nichts wird mir schaden. Vieles, was du in einem Psalm liest, von David, wo er heißt, ja, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Er wird mit mir sein. Er geht mit mir. Der Herr ist mit mir. Er steht für mich ein. Er kämpft für mich und so weiter. All das, das ist ja, kannst du dann einfach für dich nehmen. Dann kannst du mutig gehen. Dann ist in der Welt, die immer unsicherer wird, wo du nicht mehr weißt, was morgen passiert, wo du nicht mehr weißt, was jetzt als nächstes passiert, wie sich die Wirtschaft entwickelt, ob du deinen Job morgen noch hast und alles, kannst du dann trotzdem mutig gehen und sagen, nee, ich weiß, ich werde versorgt sein. Ja? Ich glaube, du solltest auch so dein Bewusstsein ändern, dass du weißt, hey, meine Versorgung kommt jetzt nicht von meinem Arbeitgeber. Natürlich, irgendwie im Natürlichen, er zahlt dir dein Geld auf dein Konto und so weiter normalerweise, aber deine Versorgung am Ende kommt von Gott. Deine Versorgung kommt vom Herrn. Weißt du, es kommt daher. Du bist nicht abhängig von deinem Arbeitgeber eigentlich. Musst du eigentlich so sehen, klar. Du solltest jetzt nicht morgen zu deinem Chef gehen und ihm deine Meinung geigen oder sonst was und sagen, ja, der Herr. Aber du sollst schon weise sein, sollst schon auf den Herrn hören. Aber am Ende kommt deine Sicherheit von Gott, kommt deine Versorgung von Gott. Und wenn irgendwie morgen du deinen Job verlieren solltest, wird nicht passieren, aber wenn irgendwie so Dinge passieren solltest, dann weißt du, hey, dann werde ich übermorgen einen viel besseren Job kriegen. Dann wird Gott mich noch mehr segnen. Dann heißt das nur, dass Gott mir mehr Segen schenken will. Und wenn du Verheißung hast, dass er sagt, ja, Gott will dich beschenken hier und da und da und es sieht nicht so aus, als würde es kommen, dann weißt du, es wird kommen. Du kannst dich drauf stellen, auf das, was Gott sagt. Weißt du, Gottes Verheißungen sind Ja und Amen, nicht Ja und Aber. Das sind keine Bedingungen. Ich denke, in der Welt, weißt du, wenn du Verträge liest, ich meine, du siehst ja immer erst die Werbung so, ja, das alles kriegst du und zu dem Preis und alles super, alles toll und dann guckst du dir den Vertrag an oder denkst, ja, liest es dann durch und im Kleingedruckten kommt, ja, die Gebühren kommt noch dazu und dann musst du das noch machen und hier ist noch jenes und am Ende alles tausendmal zu teuer und so gut ist es am Ende dann auch nicht so. Aber bei Gott ist keine Bedingung geknüpft. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Gott macht nicht irgend so Werbung und sagt, ja, ich werde für immer für dich sorgen und dann ist das wieder an 15.000 Bedingungen geknüpft. Nein. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen. Das heißt, er sagt, hey, ich verheiße das und das mache ich. Er hält sich dran. Du kannst da drauf zählen. Auf Gott kannst du zählen. In der Welt, weißt du, kannst du nicht immer auf alle Leute zählen. Da musst du weise sein, musst du vorsichtig sein, dass du nicht in das Licht geführt wirst. Aber auf Gott kannst du zählen. Du kannst darauf bauen. Du kannst da wirklich drauf bauen. Das ist auch, wo Jesus spricht. Jesus spricht ja von dem im Gleichnis, von dem Mann, der auf Sand gebaut hat und dem Mann, der auf Stein gebaut hat. Weißt du, der auf Sand gebaut hat, der hat halt auf die Welt gebaut. Der hat halt gedacht, ja, ja, gutes sandige Fundament, ja, wird schon passen, wird schon nichts schief gehen. Ja, und ist ja am Anfang hat es ja gestanden, aber irgendwann kam die Flut und dann war halt nichts mehr. Aber wenn du auf Gott baust, dann ist es ein steiniges Fundament, dann ist das fest. Das bringt nichts ins Wanken. Da kommt nichts zum Wackeln. Das ist fundiert, das ist gut gebaut, das ist gut, das ist fest. Das kommt Jahrtausende lang nicht ins Wackeln. Da kannst du drauf feststehen. Und du siehst es, du musst einfach nur um zu Wort gucken, du musst einfach nur reinschauen, wie Jesus und wie Gott immer wieder treu gewesen ist, wie er immer wieder treu gewesen ist. Es war nicht irgend so ein, und auch wenn die Menschen gesündigt haben, wieder, war es trotzdem so, wenn sie zu ihm umgekehrt sind, hat er nicht irgendwann gesagt, so jetzt ist aber irgendwann der Bogen überspannt, jetzt langt's mir. Nein, er ist treu geblieben. Wir waren nicht immer treu, aber er ist treu geblieben. Und darauf kannst du dich stellen, du kannst dich auf seine Treue stellen, kannst du dich wirklich drauf stellen. Und das ist das, was hält, Alles andere, ich glaube, alles andere wird irgendwann ins Wackeln kommen und zerfallen. Das weiß er, Himmel und Erde werden vergehen, heißt es. Alles andere wird eigentlich, heißt das schon, nicht halten. Kannst sagen, okay, ja, kann ich in die Aktien investieren, in das investieren? Ja, eine Weile wird es bestimmt halten. Aber irgendwann, wenn du dein ganzes Leben drauf setzt, irgendwann wird alles zugrunde gehen. Aber Gott wird stehen bleiben, Gott wird treu bleiben und seine Verheißungen sind Ja und Amen und darauf kannst du dich stellen. Amen. Amen. Ja, ich habe heute Morgen gelesen in 2. Mose 3, so Vers 13, 14 meine ich jetzt speziell. Mose war noch am Anfang seiner Karriere, sage ich mal. Er sollte das, Gott hat zu ihm gesagt, führe mein Volk aus Ägypten raus. Und dann hat er gesagt, okay, wenn ich jetzt zu dem Volk gehe, was soll ich denn sagen, wer mir das gesagt hat, den Auftrag gegeben hat? Und da hat Gott gesagt, sag ihnen, der Ich Bin hat das gesagt. Und dann dachte ich wieder so, ich liebe das, diese Texte, wo Gott sagt, ich bin, oder ich bin, der ich bin. Das ist wirklich so dieser, ja, ich bin. So. Es ist nicht, ja, ich bin halt der, ich bin. Oder, ja, ich bin, der ich bin. Ich kann mich nicht mehr ändern. Ich bin halt so. Meine Eltern waren auch schon so. Ich bin halt dort geboren. Ich bin halt der ich bin. Was soll ich machen? Das ist nicht bei Gott. Als Gott zu Mose gesagt hat, sag ihnen, der ich bin, hat dich beauftragt. Dann wusste Mose, dass das Volk weiß, wer gemeint ist. Und Gott wusste sowieso, wer er war. Für Gott gibt es da überhaupt keine Frage. Dann habe ich so drüber nachgedacht, weil das reizt mich immer so, dieses, wenn Gott sagt, ich bin, der ich bin. Dann muss ich immer drüber nachdenken, was heißt das wirklich? Was heißt das auch für mich? Und dann kam mir eine Begebenheit, die ist vielleicht so 2 Wochen her. Ich bin unten in den Aufzug gestiegen, wollte in die Wohnung rauffahren und da stieg eine junge Frau ein. Also für meine Begriffe, eine junge Frau, mittelalt, sagen wir mal so 45 Jahre vielleicht. Ich kenne sie nicht weiter, ich habe sie noch nie vorher gesehen. Aber spritzig, voller Leben, die strahlte, ihr Gesicht strahlte, ihre Augen strahlten. Und dann stiegen wir in der gleichen Etage aus. Und da ist eine Facharztpraxis. Und dann sage ich, sind Sie Dr. so und so? Und dann sagt sie, nein, ich bin die Kraft. Und als Krankenschwester wusste ich, was sie meinte. Der Arzt nennt die Leute, die er hat, entweder meine Hilfe oder die Schwester oder meine Kraft. Aber diese Frau, die strahlte das aus. Die hatte gar kein Problem damit. Offensichtlich war sie es gewohnt, dass ihre Ärztin sagte, zu der Untersuchung gehen Sie mal zu meiner Kraft. Weil dann wusste auch jeder Patient, wen sie meinten. Und die sagte einfach so, nein, ich bin die Kraft. Und dachte ich, ja genau, das sieht man. Das strahlt sie aus. Sie ist die Kraft. Und wie viel mehr wir? Da habe ich heute Morgen so drüber nachgedacht. Wie viel mehr wir? Wir sind nicht die Kraft. Der Heilige Geist ist die Kraft. Er lebt in uns. Er ist die Kraft, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Aber durch ihn sind wir die Kraft. Wir haben diese Kraft. Und ich sage jetzt einfach, ich bin diese Kraft. Und wir sind diese Kraft. Das ging mir heute Morgen so nach. Da dachte ich so, ja, Gott sagt, ich bin. Mehr braucht er nicht zu sagen. Und das Ich Bin heißt für dich, Silke, ich habe dich immer gewollt. Ich habe dich schon lange gesehen, bevor du auf die Erde kamst. Ich wollte dich. Ich wusste, dass du heute Abend hier sitzt. Ich wusste, jeder am Livestream, dass ihr heute Abend zuguckt. Gott sagt, ich bin. Ich bin gewesen, ich bin heute, ich bin in Zukunft und auch da bin ich. Ich bin einfach. Ich bin präsent, Zukunft ist jetzt und ich bin. Punkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig rüberbringen kann. Aber für mich ist das so gewaltig, weil wir sind aus ihm, aus seiner Substanz neu geboren. Wir haben Jesus angenommen als Herrn. Jesus ist der Sohn Gottes, er kam auf diese Erde. Und als er wieder ging, hat er alles vollbracht. Er hat gesagt, es ist vollbracht. Und er hat auch gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Ich will euch den Tröster schicken. Und er hat Wort gehalten. Er hat uns den Tröster geschickt, er hat uns den Lehrer geschickt, er hat uns die Kraft geschickt. Die Kraft, mit der er aus dem Tod aus auferweckt wurde, die ihn aus dem Tod auferweckt hat, die lebt jetzt in uns. Und diese junge Frau im Aufzug, die hat das so ausgestrahlt, das hat mich richtig beeindruckt. Und dann dachte ich, meine Güte, wir müssen das ausstrahlen. Also ich hing da nicht wie so ein Trauerkloß im Aufzug, aber manchmal denke ich, sind wir uns dessen bewusst, wer wir sind? Sind wir uns dessen wirklich bewusst? Leben wir das aus? Wie wirken wir auf die Mitmenschen? Vielleicht sollte ich immer nur auf mich bezogen reden. Aber ich glaube, es betrifft uns alle mal. Der Ich Bin lebt in uns. Ich bin der, der dir hilft. Ich bin der, der dich heilt. Ich bin Jehova, glaube ich, gibt 9 Namen für Gott, oder? Ja. 9 unterschiedliche Namen für Gott. Ich kenne sie jetzt nicht alle auswendig, aber es gibt, Gott hat 9 verschiedene Namen und das schließt alles ein. Das schließt ein, dass er sagen kann, ich bin. Und aus dieser Substanz sind wir neu geboren. Jeder Einzelne von uns, der Jesus als Herrn angenommen hat, und jeder Einzelne am Livestream, der Jesus als Herrn angenommen hat. Jesus ist der menschgewordene Sohn Gottes. Er ist eins mit dem Vater und wir sind eins mit ihm. Wir sind in ihm. Er ist unser hoher Priester, er ist unser Bruder, er ist unser Stellvertreter vor Gott. Wenn Satan uns anklagen will, stellt Jesus sich hin und sagt, nein, Vater, die Person gehört zu mir. Und damit ist das erledigt. Und aus der Substanz sind wir geboren. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich das immer mehr ausstrahlen kann. Und ich denke, jeder wünscht sich das. Und Paulus sagt es ja auch, wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Ich glaube, Paulus war das. Aber wenn wir in den Spiegel schauen, wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Wir werden verwandelt in das Ebenbild Jesu. Und Jesus ist das Ebenbild Gottes. Jesus hat zu seinen Jüngern mal gesagt, so lange bin ich schon bei ihr und ihr wisst immer noch nicht, wie der Vater ist. Habt ihr mich nicht angeschaut? Ihr seht doch mich, also seht ihr doch den Vater. Ja, das waren so die Gedanken, die ich mir zu Ich Bin gemacht habe. Weil dieser Ich Bin, der sagt auch in 2. Korinther 16, glaube ich, oder da steht über ihn, die Augen des Herrn, die streifen die ganze Erde, um denen beizustehen, deren Herz ungeteilt auf ihn ausgerichtet ist. Oder 2. Chronik. Er durchstreift die ganze Erde. Gott schaut. Er sitzt nicht auf dem Thron, dreht Däumchen und wartet, bis 24 Stunden um sind, weil er hat keine Zeit da oben, keine Zeitrechnung. Er hat alle Zeit, aber er hat keine Zeitrechnung von 24 Stunden. Er ist immer wach, er ist immer da, er passt immer auf uns auf, er sucht immer, wer zu ihm schaut, wer sich auf ihn ausrichtet. Und wir tun das wirklich immer mehr auch in unserem Alltag. Wenn wir morgens aufstehen, heute Morgen bin ich aufgestanden. Ich weiß nicht, wie lange ich gesungen habe. Ich meine, ich singe es nicht vor, weil das ist ja noch nicht zu Ende der Abend. Aber ich habe nur gesungen, heilig, heilig, du bist heilig. und du bist würdig. Ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich bin aufgestanden und habe das gesungen. Und irgendwann fiel es mir auf. Ich glaube, da war ich schon mitten am Kaffee trinken. Es kommt aus unserem Herzen raus. Wir haben es schon gehört vom Herzen heute. Gott hat uns ein neues Herz gegeben. Es ist unsere Aufgabe, wirklich auch zu sehen, dass wir auch unsere Gedanken immer mehr erneuern. Aber er hat uns schon ein neues Herz gegeben. Und unser Vater, der Ich Bin, es ist nämlich auch so, er ist dein Vater und er ist mein Vater. Der möchte, dass wir seinem Sohn Jesus auch immer ähnlicher werden, weil dann werden wir auch ihm immer ähnlicher. Sie sind eins und wir sind eins mit ihm und in ihm. Amen. Halleluja. Mein allerneuesten Lied kommt auch der Ich Bin vor. Yeah. Genau, er ist der große Ich Bin und er, Gott weiß, wer er ist. Und er möchte, dass auch seine Kinder wissen, wer sie sind und dass sie zu ihm gehören. Also wir sind in diesen heißen Zeiten, wir werden nicht hin und her geschüttelt, sondern wir wissen, zu wem wir gehören. Und spätestens jetzt ist es an der Zeit, sich hier ein Fundament zu bauen, zu wissen, zu wem wir gehören und dass wir nichts zu befürchten haben, weil wir in ihm sind. Und er ist unser Vater und ein guter Vater und er ist der beste Vater und er wird sich um uns kümmern. Unser einziger Job ist, ihm zu vertrauen. Ihm zu vertrauen und zu sagen, Herr, ich vertraue dir mit meinem ganzen Herzen. Egal was kommt, egal was ist, ich weiß, es wird gut werden. Und ich sage dir, für den Leib Christi wird es sogar sehr, sehr, sehr gut werden. Halleluja, das ist unsere Stunde jetzt. Also fürchte dich nicht, sondern Halleluja, blick auf ihn. Und freu dich, dass jetzt die stärksten und die besten Zeiten, für die du geboren wurdest, anbrechen. Halleluja. Gott hat keinen Fehler gemacht, als er dich genau in diese Zeit gesetzt hat, an das Ende der Zeit, sondern Gott wusste ganz genau, dass du jetzt in dieser Zeit einen ganz mächtigen Auftrag zu erfüllen hast, den nur du erfüllen kannst. Verlass dich nicht auf die anderen. Oh ja, die werden es schon alle machen. Sondern du, natürlich werden die es alle machen. Wir ermutigen einander. Aber jeder Einzelne von uns, auch ihr, hat einen mächtigen Auftrag von Gott bekommen. Und es ist nicht die Zeit zu zweifeln. Es ist nicht die Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, oh ja, am besten Bettdecke über den Kopf und ich warte, bis es vorbei ist. Nein, jetzt ist die Zeit zu scheinen. It's your time to shine. Sollten wir solche T-Shirts haben, ne? Das wäre cool. Your time, it's my time to shine. It's your time to shine. Und jetzt das Licht einfach strahlen zu lassen, wo wir sind, weil das Licht so gebraucht wird, wie es noch nie gebraucht wurde. Aber deshalb bist du da. Also frag dich nie wieder, warum bin ich eigentlich jetzt da? Sondern du bist das Licht der Welt. Wir sind das Licht der Welt. Jesus ist das Licht der Welt. Er lebt in uns. Deshalb sind wir das Licht der Welt und wir scheinen. Und unsere Aufgabe ist es zu scheinen, zu ermutigen in dieser Zeit, Leben, Hoffnung, Glaube zu verbreiten. Halleluja. Weil wir wissen, wir bauen ein Reich, das nicht von dieser Welt ist. Und es ist wichtiger als jedes andere Reich. Mitten in allem. Denk mal an Jesus, in welcher Zeit er gelebt hatte. Das war wirklich eine der heftigsten Zeiten, auch römische Besatzung. Also das war nun wirklich heavy. Aber das hat ihn gar nicht großartig interessiert, weil er ein Reich aufgebaut hat, mittendrin in diesem Reich, in diesem heftigen Reich der Welt, das nicht zu zerstören ist. Weißt du, wir leben in einem Reich. Du bist in ein Reich hineingeboren worden, das unzerstörbar ist. Und deshalb bist du unzerstörbar. Niemand kann dich zerstören. Niemand kann dich ruinieren. Niemand kann dir was, wenn du dich auf deinen Gott vertraust, verlässt und vertraust, dass er sich in dich ausgegossen hat, dass er in dir lebt. Und dass du wirklich in der besten Zeit lebst, die es hier gab. Halleluja, wie, absolut. Es ist die beste Zeit, weil du bist jetzt genau hier. Du bist jetzt genau hier, um Hoffnung zu verbreiten, um das Licht scheinen zu lassen. Um überall, wo du bist, den Menschen von Jesus zu erzählen. Für die Menschen zu beten. Ich glaube, wir werden alle noch viel mutiger. Ich glaube wirklich, die Zeiten, weiter, auch die gute Nachricht weiterzugeben, die wird immer besser. Die wird immer besser. Und wenn, nee, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Er hat uns nicht einen Geist der Angst gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wir sind immer mutiger, überall, wo wir sind, sein Licht scheinen zu lassen und auch den Menschen, von den Menschen, vor den Menschen Zeugnis zu geben. Also manche sagen, am besten wäre es doch, man muss gar nichts mehr sagen, sondern passiert einfach alles so. Und das ist schön, aber der Herr ist das Wort und er hat uns einen Mund gegeben und er hat uns Kühnheit gegeben und er hat uns mutig gemacht. Wir sind mutig. Er sagt nie wieder, ich bin so der ängstliche Typ. Das bist du nämlich gar nicht, weil du bist der Jesus-Typ und Jesus war nicht ängstlich. Und deshalb freuen wir uns auf jede Gelegenheit, wo wir ihn rauslassen können, wo wir weitergeben können, wo wir die Hoffnung rausleben lassen können, wo wir, oh, es ist doch wirklich das Schönste, neulich konnten wir wieder, waren unterwegs und konnten für einen Mann beten und das war wunderbar einfach. Es ist einfach stark, wenn du es weitergeben kannst. Die Hoffnung, die in uns ist und sie ist stark. Und wir sind kühn, mit Kühnheit und mit Mut ausgestattet. Also wenn Angst kommt, wenn du sagst, so, nein, ich widerstehe dieser Angst, ich widerstehe diesen Gedanken, oh, jetzt ist nicht die Zeit, sondern jetzt ist die Zeit und ich bin mutig und ich bin ein Zeuge von Jesus. Ich bin ein Jünger von ihm. Man sieht es mir an, weißt du, man sieht es dir an, dass du mit Jesus bist. Die ersten Jünger, die, an denen haben sie es gesehen, das waren Leute, haben sie gemerkt, haben gesagt, die waren mit Jesus. Die reden so wie er, die verhalten sich so wie er, die sind irgendwie so wie er. Wie wäre es, wenn du dich mal so anschauen würdest? Weil das die Wahrheit ist. Jesus lebt in dir. Er schaut aus deinen Augen raus. Er spricht aus dir. Er denkt. Er liebt die Menschen. Durch dich. Halleluja. Und die Menschen brauchen Liebe. Sie brauchen Liebe. In dieser Zeit. Und immer. So wie du es gebraucht hast. Ich bin wirklich zu ihm gekommen, weil mein Bruder mir immer wieder von dem liebenden Gott erzählt hat, der uns unendlich liebt. Und ich glaube, viele, viele kommen so. Manche kommen durch die Furcht des Herrn zu ihm, aber sehr viele kommen zu ihm, weil sie endlich wissen, wo sie hingehören. Weil sie endlich wissen, boah, ich bin geliebt. Und ich habe einen Auftrag und ich habe einen Sinn. Es ist nicht, ich bin nicht einfach so auf diesen Erde, die Erde geflopft, flatscht. Hier bin ich. Sondern mein Leben hat Sinn. Und deshalb hat jedes einzelne Leben Sinn und Ziel. Und jeder einzelne Tag ist deshalb kostbar und stark. Sag jeden Morgen, boah, danke Herr, ein neuer Tag. Nicht, puh, hoffentlich schaffe ich das, sondern Herr, mit dir. Danke für Möglichkeiten, deine Liebe heute weiterzugeben. Ein Segen zu sein. Dich einfach rauszulassen. Und ich sag dir, wir haben das beste Leben. Wir haben das beste Leben, jeden Tag zu lieben. Jeden Tag zu leben. Jeden Tag ihn auszuleben. Und das ist unsere Berufung. Und darin stehen wir zusammen, auch einander zu lieben. Als Geschwister, wir lieben ja nicht nur die Welt. Natürlich lieben wir sie, aber wir lieben einander. Wir stärken einander. Deshalb so wunderbar, wenn wir zusammenkommen. Wir kommen zusammen, um einander zu ermutigen, zu stärken, zu lieben, aufzuerbauen, zu kräftigen. Halleluja, unser Leben ist die Liebe. Und deshalb ist unser Leben, weil die Liebe die stärkste Kraft ist, sind wir auch die Stärksten. Und ist unser Leben voll von seiner Stärke. Halleluja, wir geben der Liebe die Vorfahrt, wir geben ihm die Vorfahrt und jede Stunde und jede Minute deines Lebens macht Sinn. Amen. Halleluja, preis den Herrn, Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, stupf mal deinen Nachbarn so richtig an, tu ihm mal den Ellbogen in die Seite rammen, damit er auf jeden Fall wach ist. Und sag mal, hey, der Stärkste lebt in dir. Also das ist so wichtig, dass... Hau dich aus dem Einwegglas raus, ja? Wenn du dir bewusst machst, hey, der Stärkste lebt in dir. Das musst du dir immer wieder geben, weißt du, egal wie deine Situation gerade ist. Weißt du, vielleicht hast du in deinem Alltag hast du nicht immer jemanden neben dir, der dir den Ellbogen in die Seite rammen kann, aber dann ramm in dir selber rein und sag, der Stärkste lebt in mir. Der Stärkste lebt in mir. Es geht, man kommt mit dem Ellbogen dahin normalerweise. Ja, also, kannst du ausprobieren, ja? Halleluja. Weißt du, es gab nie eine Zeit, in der es so wichtig war, wie dass es Leute in einem Land gibt wie Deutschland, die erstens wissen, wer Jesus ist und die zweitens wissen, wer sie sind durch ihn. Amen. Es gab noch nie eine Zeit, in der es so wichtig war. Ja, während die ganze Welt erschüttert wird, die ganze Welt in Unsicherheit ist, die ganze Welt nicht weiß, wie es weitergeht, ist es so entscheidend, dass es Söhne und Töchter Gottes gibt, die auf einem festen Fundament stehen und die wissen, dass sie auf einem festen Fundament stehen und die es so genau wissen, dass egal was kommt im Äußeren, dieses Fundament wird nicht erschüttert. Amen. Das ist jetzt die Zeit. Weißt du, du musst dein inneres Bewusstsein aufrüsten. Ja, jetzt ist ja die Rede in Europa, die Rede Aufrüstung im Äußeren. Und ich verstehe das als Reaktion und als Sicherheit. Aber weißt du, und es ist alles gut. Aber letztendlich, die wichtigste Aufrüstung muss im Geist stattfinden. Wenn wir nicht im Geist aufrüsten, dann nützen uns alle Waffen der Welt nichts. Amen. Wenn du im Geist neben der Spur bist, im Zweifelsfall drückst du einen Knopf, damit die Waffe losgeht und dann geht sie nicht los, weil irgendwas im Geist es verhindert. Verstehst du? Also letztendlich, das Entscheidende ist, dass du geistlich richtig aufgestellt bist. Deine Sicherheit ist nicht im Natürlichen, sondern deine Sicherheit ist im Geist. Und deswegen ist wichtig, dass du geistlich richtig aufgestellt bist. Amen. In dieser Zeit. Und ihr Lieben, ich glaube... Und da hat Gott heute so zu mir gesprochen. Ich glaube, gerade in dieser Zeit, in der alles im Natürlichen so erschüttert wird und es so aussieht, wie wenn irgendwie, weißt du, wo schon teilweise Eltern denken, oh meine Güte, in was für einer Welt werden meine Kinder aufwachsen oder so. Oder Großeltern denken, in was für einer Welt werden meine Enkel aufwachsen und so weiter. Ihr Lieben, ich glaube, dass gerade in dieser Zeit Gott im Begriff ist und dabei ist, sein stärkstes Wirken auf dieser Erde freizusetzen, das es jemals gegeben hat. Ich glaube, dass mitten in dieser Zeit Gott etwas Gewaltiges vorhat. Gewaltig, gewaltig, gewaltig. Amen. Und ich hatte heute, kam mir plötzlich dieser Bibelvers in den Kopf aus Josua 3, Vers 5. Ich habe mir hier aufgeschrieben, Josua 3, Vers 5. Und es war wie ein Rema, hat mich so gehittet. Und ich wusste sofort, das soll ich euch heute Abend weitergeben noch. Dieser Vers, Josua 3, Vers 5, das ist bevor Josua und das Volk Israel ins verheißene Land einzogen, über den Jordan gingen, ja, im positiven Sinn über den Jordan gingen. Also bevor sie ins verheißene Land gingen, da sagt Josua zum Volk Israel, sagt, heiligt euch, also mit anderen Worten, sondert euch aus, macht euch bereit, ja, die Hoffnung für alle sagt, reinigt euch und bereitet euch darauf vor, Gott zu begegnen, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Amen. Und ich glaube, ihr Lieben, es ist die Zeit, in der wir uns ausrichten. Amen. Es ist die Zeit, in der wir uns bereit machen, Gott zu begegnen. Und damit meine ich nicht, dass du dich bereit machst, Gott zu begegnen, wenn du diesen irdischen Körper verlässt und der Körper stirbt. Ja, dann musst du auch bereit sein, Gott zu begegnen. Aber ihr Lieben, ich glaube, dass Gott sich bereit macht, von seiner Seite aus bereit macht, in dieser Welt zu wirken, wie er nie zuvor gewirkt hat. Ich glaube, er macht sich bereit, durch sein Leib zu wirken, wie er nie zuvor gewirkt hat. Er macht sich bereit, jetzt in dieser Zeit uns zu erfassen, wie er uns nie zuvor erfasst hat. Wunder zu tun, wie er sie nie zuvor getan hat. Amen. Ja, macht euch bereit, Gott zu begegnen, denn morgen wird der Herr Wunder tun. Also Gott ist mehr als bereit. Die entscheidende Frage ist die, sind wir bereit? Die entscheidende Frage ist, sind wir positioniert, um das zu empfangen, was Gott ist im Begriff zu tun? Gott will, wir haben es heute Abend schon gehört, Gott will Erweckung wirken wie nie zuvor. Die entscheidende Frage ist, durch wen kann er es wirken? Die Frage ist nicht, will er es wirken, und die Frage ist auch nicht, wann will er es wirken? Ja, vielleicht in 3 Monaten, vielleicht in 2 Wochen, vielleicht irgendwann in 3 Jahren oder was? Nein, er will es jetzt wirken. Die Frage ist nur, ist jemand da, durch den er wirken kann? Amen. Und deswegen sagt Josua, heiligt euch, mit anderen Worten, sondert euch aus, ja, macht euch bereit, richtet euch aus. Heiligen heißt nichts anderes als einfach unseren Blick richten auf ihn, uns bereit machen, zu sagen, hey, hier sind wir, Herr, wir sind bereit. Ja, unser Herz ist ausgerichtet. Ja, wie heißt es? 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott für die vorbereitet, wen? Die ihn lieben. Und das kannst du gleichsetzen mit Heiligen. Verstehst du? Heiligen heißt ausgerichtet auf ihn. Heiligen heißt ausgerichtet, geheiligt sein heißt ausgerichtet sein, darauf ihn zu lieben. Amen. Er hat es bereitet für die, die ihn lieben. Und das ist nicht nur so eine theoretische Liebe, wo du einmal irgendwo unterschrieben hast und gesagt hast, okay, ich liebe Gott. Ja, oder einmal ein Gebet gebetet und gesagt hast, okay, ich liebe dich. Und wenn sie da was dran ändern sollte, dann werde ich es dir mitteilen. Nein, sondern er hat es denen bereitet, die ihn lieben. Das ist etwas Aktives, die sich aktiv auf ihn ausrichten, die aktiv bewusst einfach die Ablenkungen dieser Welt hinter sich lassen, die aktiv sich ausrichten und sagen, okay, es gibt gerade jetzt in dieser Zeit, es gibt nichts Wichtigeres für mich, als Jesus zu lieben, mich auszurichten auf ihn, von ihm zu hören und das zu tun, was er mir sagt. Gehorsam zu sein. Amen. Ihn zu lieben. Halleluja. Einfach ausrichten. Weißt du, wenn du den Eindruck hast, um dich herum geht alles drunter und drüber. Oh ja, sagt da jemand. Okay. Ja, wenn du diesen Eindruck hast, weißt du, was empfehle ich dir? Ich empfehle dir, dich auszurichten, dich zu heiligen. Das heißt mit anderen Worten, nichts anderes in den Fokus zu nehmen, als Jesus zu lieben. War jetzt interessant, ich habe das jetzt erst gehört. Katie Sousa kennt ihr ja, die war schon 2-mal bei uns, ja. Und die war ja im Gefängnis als Drogendealerin gewesen. Und dort hat Jesus sie gefunden und sie Jesus, ja. Und sie hat sich bekehrt im Gefängnis und war sofort völlig on fire für Jesus. Und hat dann mit anderen Gefangenen, die dann auch zum Glauben kamen, hat sie dann angefangen, Bibelkreis und so weiter zu machen und die Bibel zu lesen und zu beten und so weiter. Und dann hat sie erzählt, dass sie in dieser Zeit haben sie öfter sowas ausgerufen und das haben sie Jesusfasten genannt. Jesusfasten. Jetzt denkst du, was heißt Jesusfasten? Jesusfasten heißt, okay, ich verzichte auf irgendetwas. Ja, normalerweise heißt Fasten, ich verzichte auf irgendetwas, aber es war nicht ein Jesusfasten im Sinne von, wir verzichten auf Jesus, sondern das Jesusfasten, das sie aufgerufen haben, war einfach, okay, wir nehmen jetzt 2 Tage, wo wir uns entscheiden, uns auf nichts und niemand anders auszurichten, außer auf Jesus. Alles, was Jesus betrifft, tun wir und alles andere tun wir nicht. Das kannst du nicht immer machen, total, das ist mir klar. Ja, wenn du bei der Arbeit bist oder so, dann musst du dich auch manchmal nur mit anderen Sachen beschäftigen. Aber die waren ja im Gefängnis, also von dem her. Aber es gibt auch Tage, da bist du nicht bei der Arbeit und du kannst Tage aussondern. Aber was war dieses Jesusfasten? Dieses Jesusfasten war einfach entweder Jesus anbeten, sein Wort lesen, beten, an ihn denken, über ihn meditieren, einfach 100% mein Herz auf Jesus ausrichten und auf nichts anderes. Keine anderen Gedanken, außer Gedanken an Jesus. Wenn irgendwas anders kommen will, dann Jesus, Jesus, Jesus. Lobpreis, Anbetung, was auch immer, Gebet, Wort Gottes, nichts anderes als Jesus. Und dann haben sie gesagt, so 2 Tage Jesus fasten, 2 Tage nichts anderes als Jesus. Das ist der Hammer, oder? Ich fand das eine super Idee. Amen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist vielleicht den einen oder anderen von euch inspirieren möchte, weil das Richtet uns aus. Das ist das, was Josua gesagt hat. Heiligt euch, denn morgen werde ich Wunder tun. Und sie hat uns so erzählt und gesagt, ja, und dann haben wir Jesusfasten gemacht, nur ausgerichtet auf Jesus. Und irgendwann mal merkst du, du bist so voll mit Jesus. Und dann merkst du, boah, Jesus strahlt aus und Jesus, und plötzlich wirkt Jesus und Wunder passieren und Menschen kommen zum Glauben und Dinge passieren. Erweckung ist da. Warum? Jesusfasten. Wie wäre das? Jesusfasten. Halleluja. Amen. Also ich glaube wirklich, Gott hat etwas Mächtiges vor. Ihr Lieben, ich bin auch persönlich, bin echt überzeugt, Gott hat etwas ganz, ganz Mächtiges vor an diesem kommenden Wochenende. Deswegen, wenn du es irgendwie machen kannst, wie wäre das, die nächsten 2-3 Tage, bis dieses Wochenende kommt, Jesusfasten machen. Dann bist du ganz anders vorbereitet für das, was Gott tun will. Weil schau, die Sache ist die, Gott tut nicht seine Wunder im luftleeren Raum. Gott tut nicht einfach irgendwas, er wirft es nicht einfach vom Himmel, sondern er tut es da, wo Menschen bereit sind, es zu empfangen. Und bereit bist du dann, das hat schon Josua verstanden, wenn du ausgesondert bist, wenn du ausgerichtet bist. Und dann kann Gott seine Wunder in deinem Leben wirken. Das heißt, wenn du gefüllt bist mit ihm, wenn du mit nichts anderem gefüllt wirst, bist, wenn du nichts anderes weißt, dann bet einfach in Sprachen. Dann bet einfach in Sprachen. Das ist auch Jesus fast. Ne? Und dabei hast du einfach Jesus vor Augen. Ja? Dann wirst du gefüllt im Geist und du wirst positioniert und Gott kann Wunder tun. Gott will Gewaltiges tun, ich sag's euch. Gott will Gewaltiges tun. Oh, Halleluja. Weißt du, ich habe so einen Glauben wie nie zuvor. Weißt du, es ist in der Luft. Es ist in der Luft. Es ist spürbar. Es ist im Anrücken. Es ist etwas völlig Neues im Anrücken. Halleluja. Die entscheidende Frage ist nur, findet er Söhne und Töchter Gottes, die bereit sind, es zu empfangen, aufzunehmen und es weiterzutragen? Und ich glaube, das sind solche Jesus-Faster. Ich habe so den Verdacht, dass es solche Jesus-Faster sind, bei denen er landen kann, die sich 100% auf ihn ausrichten. Wie gesagt, vielleicht, ist ja auch beim Fasten so, du kannst einen Tag fasten, du kannst 2 Tage fasten, du kannst 3 Tage fasten. Probier es einfach mal aus. Wenn du einen Tag hast, wo du jetzt nicht dich jetzt groß um irgendwelche Projekte oder was kümmern musst, dann mach einfach mal einen Tag Jesus-Fasten. Du kannst auch im Natürlichen dazu fasten, schadet auch nichts essen oder so. Oder nicht so viel essen oder keine Ahnung was. Ja, in der Welt ist es jetzt gerade üblich, vor Ostern fasten. Ja, die meisten machen es aus gesundheitlichen Gründen zwar, aber das ist ja nicht der Punkt. Aber du kannst ja sagen, okay, gut, ich faste, ich esse vielleicht, ich lasse Mahlzeiten weg, aber in erster Linie, ich richte mich aus auf Jesus. Amen. Das ist das Wichtigste, weil sonst nützt das ganze Fasterei nichts, wenn du dich nicht auf Jesus ausrichtest. Ja, verlierst ein paar Kilo, ist auch schön, fühlst dich leichter hinterher, aber es ist auch wieder schnell drauf. Also. Aber Jesus fasten, das bringt dir was. Amen. Halleluja. Wie wäre das, wenn wir uns positionieren würden? Gott hat etwas Mächtiges vor. Heiligt euch, macht euch bereit, Gott zu begegnen, denn morgen will ich Wunder tun. Halleluja. Und mit morgen ist nicht gemeint irgendeine Vertröstung auf irgendeinen fernen Tag, sondern das war damals wörtlich gemeint. Es war wirklich morgen. Ja. Es war am nächsten Tag. Ja. Okay. Und ja, weißt du, so nah ist es. Erweckung ist da. Verstehst du? Erweckung ist da. Die ist da. Es ist nur der Punkt, wer trägt sie, wer nimmt sie, wer geht damit, wer ist ausgerichtet, ja? Wen findet Gott ausgerichtet? Halleluja. Komm, lass uns zusammen beten zum Schluss. Lass uns aufstehen. Und einfach Gott danken für das, was er tut in dieser Zeit. Wir leben in der besten Zeit, in der wir nur leben können als Christen. Wenn du in der Welt lebst, dann lebst du vielleicht nicht in der besten Zeit. Da hat es vielleicht schon bessere Zeiten gegeben, mit Sicherheit. Aber wenn du Christ bist und Jesus hast in deinem Leben, dann lebst du in der besten Zeit, die du dir nur vorstellen kannst. Weil Jesus ist im Begriff, Mächtiges zu tun. Halleluja. Richte dich einfach mal aus. Ja? Jetzt, ich rufe jetzt mal ein 5-minütiges Jesusfasten aus für einen Anfang, wo du jetzt die nächsten 5 Minuten dich entscheidest, nichts anderes zu denken, dich auf nichts anderes auszurichten, außer auf Jesus. Und Herr, wir sagen, hier sind wir, Herr. Und Herr, wir sind bereit für das, was du tun möchtest. Und Vater im Himmel, wir danken dir für deine ewigen, wunderbaren Pläne, Herr, die du für unser Leben hast, Herr, und die du für unser Land Land hast, Herr, und die du für unseren Kontinent hast, Herr, und die du für die Welt hast, Herr. Wir danken dir von ganzem Herzen für diese wunderbaren, ewigen Pläne, Herr. Und hier sind wir, Herr, hier sind wir, Vater, hier sind wir, Jesus, hier sind wir, unser geliebter Herr, Herr. Und wir sagen, Herr, wir sind bereit, wir richten uns aus, Herr. Wir wollen dich in dieser Zeit, wir wollen ein Kanal sein für dich in dieser Zeit. Herr, wir wollen ein Kanal sein für ein neues Pfingsten in dieser Zeit, Herr. Wir wollen ein Kanal sein, Herr, für eine neue Offensive deines Geistes, Herr. Wir wollen ein Kanal sein, Herr, für dein Feuer, Herr. Wir wollen ein Kanal sein, Herr, für deine Wunder, Herr. Wir wollen ein Kanal sein, Herr, Herr, für deine Herrschaft hier auf der Erde. Ein Kanal für dein mächtiges, übernatürliches Reich hier auf der Erde, Herr. Wir wollen ein Kanal dafür sein, Herr, dass dein Wille geschehen kann, wie im Himmel, so auf Erden, Herr. Wir wollen ein Kanal sein dafür, dass die Kranken gesund werden, die Gebundenen befreit werden, Herr, die Verlorenen errettet werden, Herr. Herr, wir wollen ein Kanal sein für dich. Wir wollen ein Kanal sein für dein Werk und für dein Wirken, Herr. Wir wollen ein Kanal sein, Herr. Und deswegen sagen wir, Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir preisen dich. Beginn einfach mal mit deinen Worten, ihn zu preisen. Beginn einfach mal, ihm die Ehre zu geben. Halleluja. Jesus, wir lieben dich. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für deine Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du hinter uns stehst, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du mit uns bist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du die Kraft in uns bist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir durch dich mächtige Söhne und Töchter Gottes sind, Herr, die herrschen und regieren in diesem Leben und in dieser Welt, Herr. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen. Wir drücken dir unsere Liebe aus. Jesus, wir schauen auf dich, Herr. Oh, wir schauen auf dich. Wir schauen auf dich. Wir schauen auf dich. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ja, lass uns mal Jesus fassen. Nichts anderes denken, auf nichts anderes schauen. Nur einfach auf ihn, einfach nur ihn anbeten. Einfach nur ihn lieben, einfach nur ihn groß machen. Einfach nur ihn in den Mittelpunkt stellen. Halleluja. Einfach wegschauen von allem anderen. Oh, Jesus, wir danken dir. Oh, wir danken dir, Herr, für dein Wort, das in uns lebt, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dein Wort auf unseren Lippen mächtig ist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass dein Geist auf uns mächtig ist, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir ein Liebeskanal sein dürfen, wie wir heute Abend gehört haben, Herr. Ein Kanal für deine Liebe, Herr. Oh, wir sagen, Herr, durchflute uns ganz neu mit deiner Liebe, Herr. Durchflute uns ganz neu mit deiner Kraft, Herr. Oh, durchflute uns ganz neu mit deiner Herrlichkeit, Herr. Oh, mit dem Geist der Erweckung, Herr. Oh, mit dem Geist der Erweckung, Herr. Oh, mit dem Geist der Erweckung, Herr. Oh, mit dem Geist der Erweckung, Herr. Oh, durchflute uns. Oh, durchflute uns. Oh, durchflute uns. Oh, durchflute uns, Herr. Shakaramanda kabasi karabasi karalabasanda da da da. Oh, rakama mamasi karalabashi karadadadada. Oh, rabasakara. Mach Jesus fasten, mach Jesus fasten. Mach Jesus fasten. Karabasi adalalaba. Oh, füll uns, Heiliger Geist. Füll uns, Heiliger Geist. Oh, füll uns, Heiliger Geist. Oh, füll uns, Heiliger Geist. Auch du über Livestream. Mach mit Jesus fasten über Livestream. Füll uns, Heiliger Geist. Oh, füll uns, Heiliger Geist. Füll uns mit deinem Feuer, Herr. Oh, füll uns mit deinem Feuer, Herr. Füll uns mit deinem Feuer, Herr. Oh, fresh fire. Oh, fresh fire. Oh, fresh fire. Oh, fresh fire. Oh, fresh fire. Oh, fresh fire. Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Herr. Danke, Herr, für die Zeit. Für die Zeit eines neuen Pfingstens, Herr. Danke, Herr, für die Zeit eines neuen Feuers, Herr. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Oh, wir danken dir, Heiliger Geist. Oh, remasi karanamando korabasi karadadadada. Oh, danke, Herr. Danke, Vater. Und Vater, wir danken dir auch von ganzem Herzen, Herr, für das, was du vorhast an diesem kommenden Wochenende speziell, Herr. Wir danken dir, Herr, dass du an diesem Herrlichkeits- und Aktivierungswochenende, Herr, wirklich etwas Mächtiges in Gang setzt, Herr. Herr, dass du etwas Mächtiges, Neues downloadest vom Himmel, Herr. Etwas, was unser Leben verändert, Herr. Etwas, was uns in eine neue Dimension katapultiert, Herr. Etwas, was ein neues Feuer freisetzt in unser Land hinein. Etwas, Herr, was einen neuen Schub der Erweckung in unser ganzes Land hinein freisetzt, Herr. Oh, wir danken dir, Herr, für das, was du freisetzen wirst an diesem Wochenende, Herr. Wir geben uns dir hin dafür, Herr. Halleluja, wir sondern uns aus dafür, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du es tust durch jeden Einzelnen von uns, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns deinen mächtigen Kanal machst für dich, Herr. Halleluja, Herr. Oh, wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir lieben dich. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh, Shekara Manda Kara Labasi Kara Labasi Kara Da Da Da Da Da. Oh, Rabasi Kara Da Da Bashi Kara Da Da Labasi Kara Da Da Da Da Da. Oh, Rabasi Kara Da Da Bashi Kara Da Da Da Da. Oh, Vater, wir beten, Herr, dass du in dieser Zeit wirklich deinen Kindern begegnest, Herr, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, Herr, in ganz Europa, Herr. Herr, dass du deine Kinder erweckst, Herr, dass du deine Kinder stehen lässt, Herr, dass du deine Kinder klar machst in dir, Herr, dass du deine Kinder ausrichtest auf dich, Herr. Herr, dass du Kanäle findest für dein Wirken überall, Herr, in den Nationen, Herr. Danke, Vater, für Kristallisationspunkte, Herr. Danke für Zentren der Erweckung, Herr. Danke, Herr, dass du die Richtigen zusammenführst, Herr, die Hungrigen zusammenführst, Herr, die Ausgerichteten zusammenführst, Herr, die bereit sind von dir, Herr, zusammenführst, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass wir Teil sein dürfen, Herr. Teil sein dürfen dessen, was du tust, Herr. Teil sein dürfen deines Erweckungswirkens, Herr. Teil sein dürfen, Herr, deines mächtigen Kraftwirkens in dieser Generation, Herr. Teil sein dürfen, Herr. Teil sein dürfen, Herr, von diesem wirklich, wirklich im Geist, ja, verwandelnden Wirkens, Herr, das wirklich die Atmosphäre verwandelt, Herr, in den Nationen, Herr. Wir danken dir, Herr, dass wir bereit sein dürfen, Herr. Dass wir dabei sein dürfen, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir danken dir, Herr. Oh, wir danken dir für dein Feuer, Herr. Oh, Rakabasika, Mamashika, Radabasika, Radadadadada. Oh, Rabasika, Radalabashika, Radadadabasoko, Rabasika, Radadadada. Oh, Rabasika, Radadadabashika, Radadabasanda, Radadadada. Oh, Rabasika, Radadadabashika, Radadadada. Oh, Rabasika, Radadadabashika, Radamando, Korabasia, Radada. Oh, Rabasika, Radadabashika, Radabasondo, Korabasia, Radada. Oh, Rabasanda, Kamamasanda, Karabasia, Radandandana. Oh, Rabasia, Radandandana, Namashaka, Dandandandana, Dandandana, Rasadara. Oh, Rabasanda, Radadabashanda, Radadada. Oh, danke, Herr. Wer Dank opfert, der bahnt einen Weg, Herr. Danke, dass du uns Herrlichkeitswege bahnen lässt heute Abend, Herr. Herr, auch in unserem persönlichen Umfeld, Herr. In unseren persönlichen Umständen, in den Menschen um uns herum, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du Wege bahnst. Übernatürliche Wege der Errettung. Übernatürliche Wege der Heilung. Übernatürliche Wege der Versorgung, Herr. Übernatürliche Wege einfach deines übernatürlichen Wirkens, Herr. Danke, Vater. Danke, Herr, dass du Wege bereitest, Herr. Halleluja, Herr. Oh, danke, Herr, dass neue Dinge zur Geburt kommen, Herr. Oh, danke, Herr, dass Neues zur Geburt kommt, Herr, in Jesu Namen, Herr. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Jesus. Karakamasika babasika da da da. Oh, rakamamashika da da da da. Oh, rabasika da da labasika da da da da da da. Ja, lass nicht locker. Einfach Jesus fasten, einfach Jesus fasten. Also ganz locker, ohne Stress, aber Jesus fasten. Also Jesus fasten, wo du dich voll ausrichtest. Wo du dich voll ausrichtest. Osche kere basam panda kanda kanda kanda kanda. O kantanda kanda kanda kanda kanda kanda. O rabasa kara basa kama mama mama. O shakara manda kanda kanda basanda dada. O rakama masa. Oh, siehe, ich wirke Neues. Jetzt sprost es auf. Erkennt ihr es nicht? Erkennt ihr es nicht? Erkennt ihr es nicht? Er möchte dir die Augen öffnen, dass du es erkennst, dass du es erkennst, was er Neues tut. Dass du es erkennst, was er tut in dieser Zeit. Oh, Shekararara, Jesus fasten. Jesus fasten. Jesus fassen. Alles ist Jesus. Er ist alles in allem, heißt es. Er ist alles in allem. Halleluja, Halleluja. Und wir sind sein Leib, sagt das Wort. Und er sagt, wir sind die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Halleluja. Sein Leib, Epheser 1, 22. Sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Halleluja. Oh, ach ja, oh, Fülle in dir, um dich, aus dir, Fülle. Jesus, Halleluja, Halleluja. Ui. Heilig Geist Boxauto. Halleluja. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Bleib beim Jesusfasten. Bleib schön beim Jesusfasten. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Oh, Jesus. Sein Leib, das bist du. Du bist ein Teil davon. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Du bist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Mit anderen Worten, du bist das Gefäß der Fülle. Du bist das Gefäß seiner Fülle. Du bist das Gefäß der Fülle von Jesus. Das Gefäß der Fülle der Persönlichkeit von Jesus. Halleluja. Halleluja. Ein wunderbares Gefäß der Fülle der Persönlichkeit von Jesus. Shaki ko rahando shi ko rando si po rando shi pantando shi takando roko manda tando he karika mando koto kora hey ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Oh, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Du bist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Du bist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Du bist das Gefäß. Du bist das Gefäß für diese Fülle. Du bist das Gefäß der Fülle. Halleluja. Du bist nicht das Gefäß des Rinnsals, sondern du bist das Gefäß der Fülle. Oh, der Fülle, der Fülle, der Fülle. Oh, der Fülle, der Fülle, der Fülle. Halleluja. Halleluja, Jesus. Oh, Gefäß der Fülle. Halleluja. Gefäß der Fülle. Oh, Jesus. Jesus. Ein Gefäß der Fülle. Bleib beim Jesus fassen. Schau nicht auf mich. Schau nicht auf mich. Das heißt nicht Georg fassen, das heißt Jesus fassen. Halleluja. Also schau auf Jesus, schau auf Jesus. Kiarabasi kanamando kuridi satananana. Shikaralabasando kurabasi alalabasandara. Oh, Jesus, wir danken dir, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, für deinen Leib, Herr, der die Fülle ist. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, Herr. Oh, danke, Herr, dass du uns so sehr füllst, Herr, mit deiner Fülle, Herr. Herr, dass von unserem eigenen, von unserem menschlichen einfach nichts mehr übrig bleibt. Einfach die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. So einfach. Die Fülle, die Fülle, die Fülle, die Fülle, die Fülle. Oh, die Fülle. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus, wir danken dir. Oh, Halleluja, noch mehr Fülle. Ich merke zwar langsam, wie meine Knie ein bisschen weich werden, aber da geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist hier. Schau auf Jesus, weißt du? Der Heilige Geist weist immer auf Jesus hin. Die Fülle, es ist die Fülle des Heiligen Geistes, es ist die Fülle dessen, der seinen Leib erfüllt. Es ist die Fülle von Jesus selber. Es ist die Fülle des Herrn selber. Es ist die Fülle seines Geistes. Und damit ist es auch die Fülle des Vaters. Es ist die Fülle der Liebe. Es ist die Fülle Gottes. Ihr seid in ihm zur Fülle gebracht, heißt es, Kolosser 2, Vers 9. Halleluja. In ihm, in Jesus, Kolosser 1, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Halleluja. Somit, wenn Jesus in dir lebt, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Glaubst du nicht, dass diese Fülle, die in dir ist, ausreicht, um die ganze Welt zu verändern, um dich herum, jedenfalls in dem Bereich, in dem du gesetzt bist, in dem Bereich, wo Gott dir Autorität gegeben hat, glaubst du nicht, dass es ausreicht, alles zu verändern, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt, die in dir ist? Oh, Halleluja, du bist ausreichend, um ein Erweckungsfeuer um dich herum zu entzünden, wie es deine Umgebung noch nie gesehen hat. Die Fülle, die in dir ist, ist ausreichend, um ein Wirken Gottes um dich herum auszulösen, wie das deine Umgebung noch nicht gesehen hat. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Halleluja. Danke, Jesus. Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Heiliger Geist. Heiliger Geist, du bist hier, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns immer mehr aus dem Natürlichen heraushebst, Herr, und in die Dimension des Übernatürlichen bringst. Halleluja. Also ganz bewusst einfach, während du weiter Jesus fasst, dich auf ihn ausrichtest, mach dich bereit, wirklich für übernatürliche Herrlichkeitswege, für übernatürliches Denken, für Denken jenseits von deinem natürlichen Denken, für Denken jenseits von dem Denken der Menschen um dich herum, vom Denken der Welt um dich herum. Ja, da, mach dich bereit. Steig aus dem Boot. Halleluja. Steig aus dem Boot. Halleluja. Aus dem Boot des Natürlichen. In Jesu Namen. Oh. Oh. Da sind andere Möglichkeiten, da sind andere Gedanken, da sind andere Dimensionen, Halleluja, da ist eine andere Ebene, da ist die Ebene der Wunder, da ist die Ebene des Übernatürlichen, da ist die Ebene der Kraft Gottes, da ist die Ebene des Himmels, Halleluja, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz je gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben, Halleluja, danke Jesus. Oh, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Jetzt leg mal noch deinem Nachbarn die Hand auf die Schulter und sag, komm, lass mich auch von deiner Fülle ein bisschen abzapfen. Halleluja, Fülle zur Fülle, Fülle zur Fülle. Oh, Fülle zur Fülle. Shakarabasambadakadakadatada. Fülle zur Fülle. Yes, Lord. Yes, Lord. Halleluja. Die Fülle dessen, sein Leib, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Yes. Hier, auch bei dir über Livestream. Halleluja. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Halleluja. Oh, Jesus. Halleluja. Wenn du über Livestream zuschaust und du erlebst auch etwas von dem, was wir hier erleben, dann schick uns einfach ein Smiley an wunder@glorylife.de, okay? Schick uns einfach ein Smiley an wunder@glorylife.de. Halleluja. Und kannst du noch dahinter schreiben, bei mir ist es auch angekommen. Halleluja. Oder schreibt dahinter, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Ist noch besser. Die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Halleluja. Preis den Herrn. Mehr Heiliger Geist. Oh, noch mehr Heiliger Geist. Oi, oi, oi, oi, oi. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Ja, Gabi, gib's dir voll. Gib's dir voll. Ja. Ist gut. Gib's dir voll. Halleluja. Oh, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja.